Die Zeit bis Dienstagabend herumzubringen, machte mir nicht wenig Mühe. Die Wichtigkeit, die die Beziehung zu der Unbekannten für mich bereits hatte, wurde mir bis zum Erschrecken klar. Ich denke nur an sie. Erwarte alles von ihr, bin bereit, ihr alles zu Füßen zu legen. Und dabei bin ich nicht im Mindesten in sie verliebt. Ich brauchte mir nur vorzustellen, sie würde unsere Verabredung brechen oder vergessen. Dann sah ich deutlich, wie es mit mir stand. Die Welt wäre wieder leer. Ein Tag so grau und wertlos wie der andere und kein Ausgang aus dieser schweigsamen Hölle als das Rasiermesser. Sie ist die Erlösung für mich, der Weg ins Freie. Sie muss mich leben oder sterben lehren. Woher die hübsche kleine Tänzerin diese Kräfte nahm, aus welchen geheimnisvollen Gründen ihr diese tiefe Bedeutung für mich erwachsen war, darüber konnte ich nicht nachdenken, es war auch einerlei. Nie im Leben hatte ich ungeduldiger auf einen Abend gewartet. Wunderbar war es, den ganzen Tag voll Unruhe, Bangigkeit und heftiger Erwartung hin und her zu rennen, mir die Begegnung, die Gespräche im Voraus auszudenken, mich dafür zu rasieren und mit besonderer Sorgfalt anzukleiden. Unvergesslicher Augenblick, als ich sie wieder sah, als sie auf mich zukam und ein erster, aufmerksamer, prüfender Blick aus ihren hellgrauen Augen mich traf. Oh, du hast Orchideen für mich gekauft, Harry. Das ist hübsch von dir. Dankeschön. Übrigens will ich dir gleich sagen, ich will nicht von dir beschenkt werden. Ich lebe von den Männern, aber von dir will ich nicht leben. Mein Gott, wie du dich verändert hast. Man kennt dich nicht wieder. Neulich hast du ausgesehen, als hätte man dich gerade vom Strick abgeschnitten. Und jetzt bist du schon beinahe wieder ein Mensch. Neues Hemd, neue Krawatte. Sogar neue Schuhnestel. Brav. Hast du übrigens meinen Befehl ausgeführt? Welchen Befehl? So vergesslich? Ich meine, ob du jetzt Foxtrott tanzen kannst. Kann man das denn so schnell? Bloß in ein paar Tagen? Natürlich. Fox kannst du in einer Stunde lernen, Boston in zwei. Tango geht länger, aber den brauchst du gar nicht. Bitte, ich muss jetzt endlich deinen Namen wissen. Vielleicht errätst du ihn. Schau mich mal gut an. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass ich manchmal ein Knabengesicht habe? Zum Beispiel jetzt. Ja, das ist wahr. Du hast wirklich ein Knabengesicht. Das Gesicht erinnerte mich an meine eigene Knabenzeit und an meinen damaligen Freund. Wenn du ein Knabe wärst, müsstest du Hermann heißen. Wer weiß? Vielleicht bin ich einer und bloß als Mädchen verkleidet. Heißt du Hermine? Erraten, das freut mich aber. Hermine. Ja, Hermine, das passt zu dir. Und jetzt wollen wir etwas zu essen und zu trinken bestellen. Das bezauberte mich besonders an meiner schönen Freundin. Ganz plötzlich konnte sie vom tiefsten Ernst zur drolligsten Lustigkeit übergehen. Und umgekehrt. Wie hast du das gemacht, dass du plötzlich wie ein Knabe aussahst und ich deinen Namen erraten konnte? Oh, das hast alles du selber gemacht. Begreifst du denn nicht, du kluger Mann, dass ich dir darum gefalle, weil ich wie eine Art Spiegel für dich bin? Weil in mir drin etwas ist, was dir Antwort gibt und dich versteht? Ein Spiegel, sagst du? Eigentlich sollten alle Menschen füreinander solche Spiegel sein. Aber es gibt eben wunderliche Käuze wie dich, die plötzlich in den Augen anderer Menschen nichts mehr sehen und lesen können, was sie angeht. Wenn dann so ein Kauz doch wieder ein Gesicht findet, das ihn wirklich anschaut und in dem er etwas wie Antwort und Verwandtschaft spürt, ja, dann hat er natürlich eine Freude. Es ist genauso, wie du sagst, Hermine. Du weißt einfach alles. Und dabei bist du so völlig anders als ich. Du bist ja mein Gegenteil. Du hast alles, was mir fehlt. So kommt es dir vor und das ist gut, aber eins sage ich dir. Du musst dein Wort halten, Kleiner, oder du wirst es bereuen. Du wirst viele Befehle von mir erhalten und wirst ihnen folgen, hübsche Befehle, angenehme Befehle. Es wird dir eine Lust sein, ihnen zu gehorchen. Und zuletzt wirst du auch meinen letzten Befehl erfüllen. Ja, das werde ich. Was wird dein letzter Befehl für mich sein? Ich fragte, aber ich ahnte ihn schon. Gott weiß warum. Es wäre klug von mir, dir das nicht zu sagen. Ich will aber nicht klug sein, diesmal nicht. Pass auf, hör mir gut zu. Du hast mich gern, weil ich deine Einsamkeit durchbrochen habe. Aber ich will mehr von dir. Viel mehr. Ich will dich in mich verliebt machen. Das bin ich doch schon. Nein, lass mich reden. Du hast mich gern, das spüre ich, und du bist mir dankbar, aber in mich verliebt bist du nicht. Ich will machen, dass du es wirst, das gehört zu meinem Beruf. Ich lebe ja davon, dass ich Männer in mich verliebt machen kann. Aber pass gut auf. Ich tue das nicht darum, weil ich gerade dich so entzückend fände. Ich bin nicht in dich verliebt, Harry. So wenig wie du in mich. Du brauchst mich jetzt, im Augenblick, weil du einen Stoß nötig hast, der dich wieder lebendig macht. Du brauchst mich, um tanzen, lachen, leben zu lernen. Ich aber brauche dich nicht heute, später, auch zu etwas sehr Wichtigem und Schönem. Ich werde dir, wenn du in mich verliebt sein wirst, meinen letzten Befehl geben. Und du wirst gehorchen. Und das wird für dich und mich gut sein. Du machst mir Angst. Du wirst es nicht leicht haben, aber du wirst es tun. Du wirst mich töten. Das ist es. Frag nichts weiter.